Mit Wehmut wird Karl Theodor zu Guttenberg, unser Bundeswirtschaftsminister, manchmal an seine Zeit als Hinterbänkler im Bundestag zurückdenken. Da kann man mitreden, ohne viel Verantwortung zu tragen, und man wird in der Öffentlichkeit nicht zerzaust. Als Bundeswirtschaftsminister hat zu Guttenberg nun einen Einstieg ins politische Topgeschäft hinter sich, der härter nicht hätte ausfallen können. In den ersten 100 Tagen hat er alles erlebt, was ein Wirtschaftsminister je erleben kann. Er fand sich wieder inmitten massivster Herausforderungen für die deutsche Volkswirtschaft und damit für die Politik durch die beispiellose Wirtschafts- und Finanzkrise. Und er hatte mit einem Mal eine breite ordnungspolitische Debatte über die Zukunft unseres Wirtschaftssystems zu bestehen und musste mit ansehen, wie das unbequeme Richtige dem populistischen und bequemen Falschen weichen musste, und zwar auch in den eigenen Reihen in der Union. Im Falle Opel hat er sich bis zuletzt mit guten Gründen dagegen gewehrt, viele Milliarden Steuergelder in einen Deal zu stecken, bei dem bis heute das Konzept nicht klar, die Zukunftsaussichten in einem überbesetzten Automarkt eher mau, die Verträge zwischen den künftigen industriellen Partnern nicht ausgehandelt, die Risikosummen für Pensionen und Lizenzen unklar und die Zahl und Standorte der garantierten Arbeitsplätze noch völlig offen sind. So dürfe man mit Steuergeldern nicht umgehen, sagte zu Guttenberg, empfahl eine Insolvenz mit allen ihren Möglichkeiten für einen unternehmerischen Neuanfang und holte sich dafür eine Niederlage bei seiner Kanzlerin, die sich gewaschen hatte. Und jetzt wehrt sich der Bundeswirtschaftsminister gegen Staatsbürgschaften für den Karstadt-Mutterkonzern Arcandor, weil das Unternehmen eben nicht ein Opfer der Finanzkrise sei, sondern seine Schwierigkeiten in einem sich wandelnden Kaufverhalten schon seit Jahren mit sich herumschleppt und überdies die sinnvolle Fusionslösung mit der Kaufhofgruppe nur widerwillig angeht. Unterstützung hat zu Guttenberg zwar aus Brüssel, aber sein eigener Parteichef fiel ihm jetzt in den Rücken. Auch Horst Seehofer liebäugelt damit, weitere Steuergelder übers Land zu streuen an Unternehmen, die nur laut genug hier rufen. Dass die SPD und die Linke ihn attackieren, war noch das wahrscheinlichste Kalkül Guttenbergs. Sie beschimpfen ihn als Wahlkämpfer mit kaltem Herzen. Sie sehen ihn schon im Wahlkampf den Kirchhof machen und Franz Müntefering versucht, ihn auszugrenzen mit den Worten »Lieber links und frei als rechts und Freiherr«. Derart zwischen den Fronten bleibt Guttenberg unbeirrt. Die soziale Marktwirtschaft müsse die Stellung halten, sagt er, man dürfe die ordnungspolitischen Fundamente unseres Staates jetzt nicht über Bord werfen. Guttenberg will den Weg in eine milde Form des Sozialismus nicht mitmachen. Und von seinen Kollegen im Bundestag erlebt er zugleich beispiellose Charakterlosigkeiten. Du hast ja völlig recht, sagen sie ihm quer durch alle Fraktionen. Aber du weißt, da ist der Wahlkampf. Auf diese Weise hat sich zu Guttenberg profiliert. Er ist ganz offenbar nicht nur einer der wenigen, die um die Leistungsfähigkeit eines marktwirtschaftlichen Systems nicht nur wissen, sondern auch dafür geradlinig einstehen. Er gilt plötzlich als Hoffnungsträger für künftige Generationen, deren Lebensgrundlage von der Schuldenallianz aus CDU, CSU und SPD heute leichtfertig verwirtschaftet wird. Guttenberg ist zu jung, als dass ihm das egal sein könnte. Er profiliert sich damit auch als Charakterkopf, den in der Politik zu sehen für viele Bürger ein gutes Gefühl ist. Die Steuerzahler wissen, dass sie in ihm einen ihrer letzten Verteidiger haben. Sie danken es ihm durch steigende Beliebtheitswerte. Er aber dachte an Rücktritt, als er um sich so viel Populismus sah. Daran muss man ihn hindern. Guttenberg sollte wissen, dass er breite Sympathie genießt, die auch eine üble Wahlkampagne der SPD, die sich am Horizont gegen ihn abzeichnet, wohl nicht beschädigen kann. Christlich und sozial ist es nicht, mit kurzfristigem Wahlkalkül die Wünsche gegenwärtiger Wähler zu befriedigen. Christlich und sozial ist es vielmehr, den Wirtschaftswandel zu ermöglichen, mit Steuergeldern sparsam zu sein und den Menschen eine solide Zukunft zu ermöglichen. Das ist die Seite, auf der zu Guttenberg steht und stehen bleiben muss.